北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第九课《乘电车》。 Jetzt lernen wir Lektion 9 mit der Straßenbahn. 在开始学习新的一课前，我们先复习一下上次课学习的内容。上一课我们学习了怎样打电话叫出租车，现在我们的一位朋友去机场需要叫出租车，请听一下这位朋友怎样叫出租车的。 Taxistand, Baumann, Guten Tag. Guten Tag, hier ist Jan, Gasthaus Emmert. Ich brauche ein Taxi. Wohin wollen Sie fahren? Zum Flughafen. Zum Flughafen. Wann brauchen Sie das Taxi? Können Sie in 10 Minuten hier sein? Ja, Ihr Taxi kommt sofort. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 这个对话您听懂了吗？今天我们一起学习如何使用公共交通工具。我们在车站的时候，首先要弄清楚车子开的方向，以免乘错了车。您可以这样问一问车站的其他乘客。 Wohin fährt die Straßenbahn? 电车往哪开？ Wohin fährt die Straßenbahn? Wohin fährt die Straßenbahn? 如果您要想知道这辆车是否去医院，怎么说呢？ Geht das zum Krankenhaus? 这是往医院去的车吗？ Geht das zum Krankenhaus? Geht das zum Krankenhaus? 我们用这个句型做一个替换练习，把医院替换成火车站，怎么说呢？ Geht das zum Bahnhof? 这是往火车站去的车吗？ Geht das zum Bahnhof? Geht das zum Bahnhof? 我们在车上，到站时请司机告诉一下，我们可以这样和司机讲。 Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? 到站时您能告诉我一声吗？ Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? 在句子里出现的 würden 是 werden 的虚拟式形式，表示客气、礼貌。司机一般会这样告诉乘客 ：Ich rufe ja alle Haltestellen aus。 我每站都报名的。 Ich rufe ja alle Haltestellen aus。Ich rufe ja alle Haltestellen aus。 句子里的 alle Haltestellen 等于 jede Haltestelle。一般司机还会提醒你不要忘记检票，因为在德国车上没有售票员，乘车要事先买好票，上车后有自动检票机检票，乘客要自觉检票。 Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. 请您不要忘记检票。 Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. 热心的司机还会告诉您 ：“Ihre Karte ist für eine Stunde gültig。” 您的票一小时内有效。 “Ihre Karte ist für eine Stunde gültig。”“Ihre Karte ist für eine Stunde gültig。” 下面请听一个小对话 ：“Ich fahre zum Krankenhaus. Würden Sie mir bitte Bescheid sagen?” Ich rufe ja jede Haltestelle aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. 请您再听一下这个对话。Ich fahre zum Krankenhaus. Würden Sie mir bitte Bescheid sagen? Ich rufe ja jede Haltestelle aus. Vergessen Sie nicht, Ihre Fahrkarte zu entwerten. 德国的公共交通车票类不同，有效的时间也不一样。 有些车到晚上就减少车次了。 Vom Krankenhaus fährt die Linie 5 alle 20 Minuten, aber nur bis 22 Uhr. 从医院发的五路车每隔20分钟一次，但直到晚上10点前有车。 Vom Krankenhaus fährt die Linie 5 alle 20 Minuten, aber nur bis 22 Uhr. 句子里的 die Linie 5 指的是五路车 alle 20 Minuten 等于 jede 20 Minuten 每20分钟。我们还要学习一下怎么买车票。一般上车前要买好车票，如果没买票可以在司机那里买票，但乘地铁必须上车前买好票。要买一张单程票怎么说呢？ Bekomme ich bei Ihnen Einzelfahrscheine? 您这里卖单程票吗？ Bekomme ich bei Ihnen Einzelfahrscheine? Bekomme ich bei Ihnen Einzelfahrscheine? 票两马克一张怎么说呢？ Ja, zwei Mark bitte. 是的，两马克一张。 Ja, zwei Mark bitte. Ja, zwei Mark bitte. 下面我们要学会如何在自动售票机上买车票。 Können Sie mir sagen, wie bekomme ich hier am Automaten eine Streifenkarte? 您能告诉我如何在自动售票机上买条票吗？ Können Sie mir sagen,Wie bekomme ich hier am Automaten eine Streifenkarte? Können Sie mir sagen, wie bekomme ich hier am Automaten eine Streifenkarte? 句子里的 Automaten 是一个弱变化名词，在第一格时是 der Automat， 在其他格是 Automaten， 所以在这里出现了 am Automaten。在自动售票机上买票时，一是要选好买哪种票，二是要投币。听下面一个句子。 Sie drücken zuerst die Taste für die gewünschte Karte. Dann werfen Sie das Geld hier oben ein. 您先根据票的种类按键，然后再从这上面投钱。 Sie drücken zuerst die Taste für die gewünschte Karte. Dann werfen Sie das Geld hier oben ein.Sie drücken zuerst die Taste für die gewünschte Karte. Dann werfen Sie das Geld hier oben ein. 下面请听一个小对话。Könnten Sie mir sagen, wie ich hier eine Fahrkarte bekomme? Wohin fahren Sie? Ich möchte zum Krankenhaus fahren. Sie drücken zuerst diese Taste. Dann werfen Sie das Geld hier oben ein. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte. 下面我们说的慢一些，请您再听一遍。Könnten Sie mir sagen, wie ich hier eine Fahrkarte bekomme? Wohin fahren Sie? Ich möchte zum Krankenhaus fahren. Drücken Sie zuerst diese Taste, dann werfen Sie das Geld hier oben ein. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte. 现在我们练习一下本课出现的几个重要的单词和词组的发音。 Das Krankenhaus, das Krankenhaus, der Einzelfahrschein, der Einzelfahrschein, der Bescheid, der Bescheid, ausrufen, ausrufen, vergessen, vergessen, die Fahrkarte, die Fahrkarte.Entwerten, entwerten, gültig, gültig, die Linie, der Automat, die Streifenkarte, drücken, drücken, die Taste, einwerfen, einwerfen, das Geld.Das Geld. Oben. Oben. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören.